Und ich glaube, es gibt gar kein höheres Symbol für diesen Willen, als dass wir nach dem Verbrecherhand das Reichstagsgebäude in Asche legte, dass wir nun hinausziehen in die Stadt, von der Preußen Größe ausging, dass wir hineinziehen nach Potsdam und dort vor der Bahre des großen unsterblichen Königs in der Kirche das neue Werk des deutschen Aufbaus beginnen.